In so schweren Zeiten kommt man sich ja auch wieder näher. Mit meiner Cousine habe ich Weihnachten gefeiert. Und wir haben unsere Lebensmittelmarken zusammengetan für ein bisschen Gebäck und ein hübsches Weihnachtsessen und was es halt so gab. Ich habe Sachen für die Kinder genäht, nützliches halt. Wir hatten sogar einen ganz hübschen Weihnachtsbaum.